1. Zwei Tage vor dem Passafisten dem Feste angesorten Brot berieten die Hohenpriester und Schriftgelehrten, Y.S.I.E. Jesus durch ein List festnehmen und Toten konnten. 2. S.I.E. entschieden jedoch, dies nicht waren des Fests zu tun, Unruhen im Volk zu vermeiden. 3. Als Jesus sich in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen befand und speist, kam ein Frau mit einem Alabastergefäß, das echt, se kostbar naden selbi enthielt. S.I.E. zerbrach das Gefäß und goss die selbi über sein Haupt. Für einige der Anwesenden importen sich jedoch und sagten zueinander, wo zu dies verschwendung der selbi. 5. Man hat dies selbi für über 300 Denar verkaufen und das Geld den Armen geben können, daher tadelten S.I.E. die Frau scharf. 6. Jesus erwidet jedoch, last S.I.E. in Ruhe. Warum macht er Schwierigkeiten? S.I.E. hat ein Edeltaten mehr Vollbracht. 7. Die Armen hat a Jedesite bei Juken Kontinen Guts tun, one immer a Wult, Ming aber hat a nicht immer bei Juk. 8. S.I.E. hat getten, was in ihrer Markt stand, S.I.E. hat meinen Leib im Voraus für mein Begrabnis gesalbt. 9. Warlich, I.C.H. sage Juk, Ubrall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet word, word auch von ihrer Tat zu ihrem Gedenken erzählt werden. 10. Judas Iscariot, einer der Zwölfjünger, ging daraufhin zu den Hohen Priestern, M. Jesus und S.I.E. ausgeliefen. 11. Als S.I.E. dies horten, freuten S.I.E. sich und versprachen im Geld zu geben, daraufhin suchte Judas nach einer passenden Gelegenheit, Jesus zu verraten. 12. Ersten Tag des Fests der Angesorten Brot und dem das Passalam geschlachtet word, fragten sein Jünger in, wo möchtest du, das wohinchen und das Passamal für dich zubereiten. 13. Sansway seine Jünger aus und sagt zu ihnen, get in die Stadt, dort word you kein Mann mit einem Wasserkrug begegnen. Folt him. 14. Und wo hineinget, sag dem Hausherrn, der Meister last fragen, wo ist mein Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jungen das Passamal essen kann. 15. A word you dann ein grosses, mit Polstern ausgestattet Oberzimmerzegen, das bereits vorbereitet ist, dort sollt es für uns vorbereiten. 16. Die Jünger gingen daraufhin in die Stadt, fanden als so vor, why Jesus is ihnen gesagt hat, und bereiteten das Passamal zu. 17. Als es Abend word, kam Jesus mit den Zwölfjüngern. 18. Warend S.I.E. assen, sagt Jesus, Warlich, I.C.H. Sejuk, einer von Juk, der mit mir ist, word mich verraten. 19. S.I.E. worden traurig und fragten in einer nach dem anderen, doch nicht I.C.H., oder? 20. I antwortet ihnen, es ist einer von den Zwölfen, der mit mir in die Schüssel torscht. 21. Der Menschensen get zur seinen Weg, y es über in geschrieben state, doch wie her dem Menschen, durch den der Menschensen veriten word. Für diesen Menschen wer ist besser, wenn neigeboren worden wer. 22. Warend S.I.E. assen, nam Jesus brot, sprach den Siegen, brachis und gabis ihnen mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. 23. Dann nahm einen Becher, sprach das Dankgebet, gab in ihnen und ultranken daraus. 24. Und er sagt zu ihnen, das ist mein Blut des Buns, das für viel vergossen word. 25. Warlich, ich sage euch, ich word von nun und nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag und dem ich in new im Rye Gotts trinken word. 26. Nach dem Lobli Jingen S.I.E. hinaus am Olberg. 27. Jesus sagt zu ihnen, wordet allen mir zweifeln und mich verlassen, den es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden zerstreut werden. 28. Doch nach meiner Auferweckung werde ich euch nach Galilä vorausgehen. 29. Petrus wordet ihm, auch wenn all anderen dich verlassen, ich werde es nicht tun. 30. Jesus sagt zu ihm, Warlich, ich sage dir, hüt nacht, bever der Hans Weimel krat, wirst du mich dremel verlunien. 31. Petrus aber betert umso nach Drucklicher, selbst wenn ich mit dir sterben must, word ich dich niemals verlunien. und al Andarinunga sprachen ebenso. 32. Sie kamen zu einem Garten namens Gethsemane, und Jesus sagt zu seinen Jungen, setzt euch hier hin, während ich bete. 33. Und nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und begann, von Furcht und tiefer Bekümmernis ergriffen zu werden. 34. Und er sagt zu ihnen, mein Seel ist zutiefst betrübt, zu Tod betrübt. Bleibt hier und wart. 35. Jing einstuck weiter, warf sich auf die Erde und betet, das, wenn es möglich wäre, die Stunden im vorübergehen möge. 36. Er sprach, aber, Vater, dir ist alles möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. 37. Er kam zurück und fand sie schlafend. Er sagt zu Petrus, Simon, schlafst du? Konntest du nicht ein einzig Stund wachen? 38. Wat und betet, damit er nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. 39. Verging er nu wegen betet mit denselben Worten. 40. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, den ihr Augen waren schwer. Sie wussten nicht, was sie im Antworten sollten. 41. Er kam zum dritten Mal und sagt zu ihnen, schlaft er immer noch und ruht euch aus? Es ist genug, dammit! Die Stund ist gekommen, sie, der Menschensohn wird in die Hand der Sünde ausgeliefert. 42. Steht auf, lasst uns gehen. Sie, der mir verrat, ist da. 43. Waren der Nox Bratsch, erstien sogleich Judas, einer der Wolf, und mit ihm ein groß Mensch, bewaffnet mit Schwerten und Knappen, die von den Hohen Priesten, Schriftgelehrten und Ältesten gesandt worden war. 44. Der Verräter hat ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, Dergenage, den ich kassen word, der ist es, den nimmt fest und führt in sich herab. 45. Als Judas ankam, trat er sogleich auf Jesus zu, sagt Rabbi, und kast in. 46. Daraufhin griffen sie Jesus und nahmen ihn fest. 47. Einer der Anwesenden zog jedoch sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. 48. Jesus sprach sie an, seid er ausgesogen, mich mit Schwerten und Knappen festzunehmen, als ob ich ein Raube wäre. 49. Taglich war ich bei euch im Tempel und lehrt, und hat mich nicht festgenommen. Doch dies geschieht, damit die Schriften erfüllt werden. 50. Daraufhin verließen in all Jünger und flohen. 51. Ein junger Mann, der nur ein Leinentuch direkt auf der Haut trug, folgte Jesus. Sie versuchten, ihn festzuhalten. 52. Aber ließ das Leinentuch los und floh nackt. 53. Sie führten Jesus zum Hohenpriester, wo sich al Hohenpriester, Ältesten und Schriftgelehrten versammelten. 54. Petrus folgte Jesus von weitem bis in den Hof des Hohenpriesters, setzte sich dort zu den Dienern und warmte sich im Feuer. 55. Die Hohenpriester und der gesamte Hoch Rat suchten zu den Ausgängen gegen Jesus, in zum Tod verurteilen zu können, fand den jedoch Kines, das ausreichte. 56. Wir legten zwar falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch ihre Ausgängen stimmten nicht überein. 57. Einige standen auf und legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, indem sie sagten, 58. Wir haben in Sagen Horen, ICH wo Dyson von Menschenhander Borten Tempel erbrechen und in Drie Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand erbor ist. 59. Doch auch in diesem Punkt stimmte er Zeugnis nicht überein. 60. Der Hohepriester stand auf und fragte Jesus, und wertest du nichts auf das, was dies gegen dich ausgegen? 61. Jesus aber schwieg und antwortet nichts. Der Hohepriester fragte in Ernut, bist du der Christus, der Sohn des hochgelobten Gottes? 62. Jesus erwidert, ich bin es. Und erwordet den Menschensohn zur Rechten der Gottlichen Mark sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. 63. Die Zeris der Hohepriester sein Gewander und Rief, wo zu brauchen were noch weiteres is Jugen. 64. Hat die Gottslasterung gehort. was meint er? Und alverurteilten in zum Tod. 65. Einig begannen, in Ansa Spucken, sein Gesicht zu verhullen und in MIT Fausten zu schlagen, warend SIE sagten, prophesy. Auch die Diener schlugen in MIT Stocken. 66. Warend Petrus unten im Hof war, kam ein. Der Magda des Hohenpriesters. 67. Als SIE Petrus sich warmen sah, blickte SIE in Genoren und sagt, du warst auch MIT diesem Nazarener, MIT Jesus. 68. O aber lunit und sagt, ICH weiß nicht und verstehe nicht, was du meinst. Dann ginge hinaus in den Torbogen und der Harnkrat. 69. Die Magd sah in Ernuten begann den Anwesenden zu sagen, das ist einer von ihnen. 70. A lunit es wieder. Kurz darauf sagten die Anwesenden Ernut zu Petrus, du bist tatsächlich einer von ihnen, denn du bist J. Orch ein Galiläer. 71. Da begann zu schoren und zu fluchen, ICH ken diesen Menschen nicht, von dem er sprecht. 72. Sogleich krat der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnert sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hat, bever der Hahn zweimal krat, wirst du mich dreimal verlunien. Adak darüber nach und weinte bitterlich.